Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. In Syrien gilt seit dem Abend die von den USA und Russland ausgehandelte Waffenruhe. Und in den ersten Stunden scheint sie weitgehend zu halten. Anne Almeling. Die vergangene Nacht dürfte eine der ruhigsten seit Beginn des Bürgerkrieges in Syrien gewesen sein. Bislang werden lediglich leichte Verstöße gegen die Waffenruhe gemeldet. Nach Angaben der oppositionsnahen syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte kam es in der Nacht zu Luftangriffen und Bombardements der syrischen Armee in den Provinzen Hama und Aleppo. Außerdem habe es Schüsse auf Gebiete nahe Damaskus gegeben, die von Rebellen kontrolliert werden. Die Verletzungen der Feuerpause seien aber nicht schwerwiegend gewesen, heißt es. Von der Waffenruhe ausgenommen sind Extremisten, die von den Vereinten Nationen als Terroristen eingestuft werden. So sollen die ehemalige Nusra-Front und der Islamische Staat weiterhin angegriffen werden. Angesichts der vereinbarten Waffenruhe für Syrien ist der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament, Elmar Brok, verhalten optimistisch. Der CDU-Politiker kritisierte heute früh hier im Deutschlandfunk aber auch die bisherige Rolle der Europäer. Weil wir zu schwach sind. Wir helfen Ungarn in der Flüchtlingsfrage, wir finanzieren humanitär sehr viel, wie kein anderer. Aber wir haben keine politische Kraft. Ich hoffe, dass Jean-Claude Juncker morgen in seiner Rede im Europäischen Parlament, insbesondere aber die Staats- und Regierungschefs Ende der Woche in Bratislava, endlich vorankommen, europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik aufzubauen, damit wir eine Rolle spielen, auch wenn es um unsere Interessen geht. Und ich glaube, dass wir hier ein sehr viel höheres Maß an politischen Fähigkeiten entwickeln müssen. Dafür gibt es eine Reihe von Vorschlägen. Und ich weiß auch, dass die syrische Opposition darauf wartet, dass die Europäer endlich dort erscheinen und nicht dieses furchtbare Bild abgeben. Der CDU-Europapolitiker Elmar Brok. In Österreich muss die Wiederholung der Präsidentenwahl erneut verschoben werden, wegen defekter Klebestreifen an Briefwahlumschlägen. Der österreichische Schriftsteller Robert Menasse sagte dazu heute Morgen hier in dieser Sendung. Das Problem ist, dass diese Wahl überhaupt wiederholt werden muss. Der Verfassungsgerichtshof macht sich mittlerweile in die Hosen vor Angst vor den Freiheitlichen. Ganz speziell davor, dass man sagen wird, jetzt ist es Revanchismus, jetzt zeigen Sie, dass Sie Feinde der Freiheitlichen Partei sind, wenn Sie deren Klage nicht nachgehen. Wir müssen endlich einmal begreifen, dass wir in Österreich eine Partei haben wie die Freiheitliche Partei, wie sie jetzt auch in Deutschland aufkommt mit der AfD, die nichts anderes tut, als dieses System zu zerstören. Sie zerstören eine Republik im Namen der Demokratie. Und jetzt frage ich Sie, erinnert Sie das an etwas? Der österreichische Autor und Essayist Robert Menasse. Mögliche Einschränkungen der Rechtsstaatlichkeit in Polen sind heute erneut ein Thema im Europaparlament. Karin Bentsch. Der Streit ist verhärtet, weil die rechtspopulistische polnische Regierung sich nicht reinreden lassen will in ihre Reformen und die EU-Kommission und das Europaparlament fordern, dass die Presse in Polen wieder frei arbeiten kann und die Unabhängigkeit der Gerichte in Polen wieder gewahrt ist. Die EU-Kommission hatte bereits Anfang des Jahres eine Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit in Polen gestartet. Bis Ende Oktober hat die polnische Regierung Zeit, um die Empfehlungen der Kommission umzusetzen. Tut sie das nicht, könnte die Brüsseler Behörde entweder mehr Zeit geben oder eine politische Bombe zünden und den Polen das Stimmrecht entziehen. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat in der Zeitung Die Welt die Flüchtlingspolitik Ungarns scharf kritisiert und fordert den Rauswurf des Landes aus der Europäischen Union. Katrin Brandt. Der Ausschluss sei die einzige Möglichkeit, den Zusammenhalt und die Werte der EU zu bewahren. Jean Asselborn kritisiert weiter, dass Menschen, die vor dem Krieg fliehen, in Ungarn fast schlimmer als wilde Tiere behandelt würden. Das Land baue immer längere und höhere Zäune und sei nicht mehr weit weg vom Schießbefehl gegen Flüchtlinge. Heute hätte Ungarn keine Chance mehr, in die EU aufgenommen zu werden, so Asselborn weiter. Den Regierungschef Ungarns griff er direkt an. Typen wie Orbán seien dafür verantwortlich, dass die EU heute als eine Union dastehe, die nach außen Werte verteidige, die sie nach innen nicht mehr aufrechterhalten könne.